und verließ ihnen die Kunde von Nuh, als er zu seinem Volk sagte: O mein Volk, wenn euch mein Stand unter euch und meine Ermahnung mit Allahs Zeichen schwer ankommt, so verlasse ich mich auf Allah. So einigt euch über eure Angelegenheit, ihr und eure Teilhaber, und der Entschluss in eurer Angelegenheit soll für euch nicht unklar sein. Hierauf führt ihn an mir aus und gewährt mir keinen Aufschub. Doch wenn ihr euch abkehrt, so habe ich von euch keinen Lohn verlangt. Mein Lohn obliegt nur Allah. Und mir ist befohlen worden, einer der Allah Ergebenen zu sein. Sie bezichtigten ihn aber der Lüge, da erretteten wir ihn und diejenigen, die mit ihm waren, im Schiff. Und wir machten sie zu Nachfolgern und ließen diejenigen ertrinken, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. So schau, wie das Ende der Gewarnten war. Hierauf schickten wir nach ihm Gesandte zu ihrem jeweiligen Volk. Sie kamen mit den klaren Beweisen zu ihnen, aber sie waren nicht bereit, an das zu glauben, was sie zuvor für Lüge erklärt hatten. So versiegeln wir die Herzen der Übertreter. Hierauf schickten wir nach ihnen Musa und Harun mit unseren Zeichen zu Pharaon und seiner führenden Schar, aber sie verhielten sich hochmütig und waren ein Volk von Übeltätern. Als nun die Wahrheit von uns zu ihnen kam, sagten sie: Das ist wahrlich deutliche Zauberei. Musa sagte: Sagt ihr denn von der Wahrheit, nachdem sie zu euch gekommen ist, ist das Zauberei? Aber den Zauberern wird es nicht wohl ergehen. Sie sagten: Bist du zu uns gekommen, um uns von dem abzubringen, worin wir unsere Vorväter vorgefunden haben, und damit euch beiden die Oberhoheit im Land werde? Wir werden euretwegen nicht gläubig werden. Und Pharaon sagte: Bringt mir jeden kenntnisreichen Zauberer herbei. Als die Zauberer kamen, sagte Musa zu ihnen: Werft hin, was ihr zu werfen habt. Als sie geworfen hatten, sagte Musa: Was ihr vorgebracht habt, ist Zauberei. Allah wird sie zunichte machen. Gewiss, Allah lässt das Tun der Unheilstifter nicht als gut gelten. Allah bestätigt die Wahrheit mit seinen Worten, auch wenn es den Übeltätern zuwider ist. Aber es glaubten Musa nur junge Leute aus seinem Volk, trotz ihrer Furcht vor Pharaon und ihrer führenden Schar, davor, dass er sie verfolgen würde. Pharaon war ja überheblich im Land und gehörte wahrlich zu den Maßlosen. Und Musa sagte: O mein Volk, wenn ihr wirklich an Allah glaubt, dann verlasst euch auf ihn, wenn ihr ihm Ergebene seid. Sie sagten: Auf Allah verlassen wir uns. Unser Herr, mache uns nicht zu einer Versuchung für das ungerechte Volk und errette uns durch deine Barmherzigkeit von dem ungläubigen Volk. Und wir gaben Musa und seinem Bruder ein: Weiset eurem Volk in Ägypten Häuser zu und macht eure Häuser zu Gebetsstätten und verrichtet das Gebet und verkündet den Gläubigen frohe Botschaft. Und Musa sagte: Unser Herr, du hast ja Pharaon und seiner führenden Schar im diesseitigen Leben Pracht und Besitz gegeben, unser Herr, damit sie andere von deinem Weg in die Irre führen. Unser Herr, lösche ihren Besitz aus und schnüre ihre Herzen fest, so dass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Er sagte: Eure beide Anrufung ist erhört, so verhaltet euch recht und folgt ja nicht dem Weg derjenigen, die nicht Bescheid wissen.